ist wirklich nichts mehr zu machen. Die schöne Pendeluhr ist total zertrümmert. Ah, das wird Holmes sein. Guten Morgen, Watson. Wie ich sehe, sind Sie inzwischen auf. Konnten Sie denn genügend Schlaf nachholen? Alles bestens, Holmes. Ich bin wieder hellwach. Haben Sie meine Briefe eingeworfen? Wie gewünscht. Und ich habe ein paar Morgenzeitungen gekauft. Sie sind leider ein wenig aufgeweicht. Das englische Aprilwetter verträgt sich nicht so gut mit Zeitungspapier. Es dürfte uns aber gelingen, den Inhalt zu rekonstruieren. Die Wärme des Kaminfeuers wird die äußeren Seiten bald ausreichend getrocknet haben, sodass wir in den Zeitungen blättern können. Danke, dass Sie schon den Frühstückstisch gedeckt haben, Watson. Ich habe mir gerade die Bescherung mit unserer Pendeluhr angesehen. Dieser Dr. Roylott hat mit seiner Faust ganze Arbeit geleistet. Offensichtlich war Dr. Roylott an einem Beweis seiner körperlichen Stärke gelegen. Und dann hat er auf seinem Landsitz versucht, uns mit seiner verdammten Giftschlange umzubringen. Genau genommen wollte er seine Stieftochter mit der Giftschlange umbringen. Er konnte ja nicht ahnen, dass wir uns in ihrem Zimmer befanden. Verteidigen Sie den Kerl etwa? Nein, ich hege nur eine gewisse Bewunderung für seinen ausgeklügelten Plan. Wie auch immer. Wie wir erlebt haben, hat ihn seine Schlange am Ende selbst gebissen. Wenn Sie die Times vorsichtig umwenden, werden Sie die Todesanzeige bemerken. Mein geliebter Stiefvater erlag unerwartet seiner Herzschwäche. Was soll denn das bedeuten? Das bedeutet, dass Miss Helen Stoner eine äußerst besonnene Frau ist. Wie kann sie so eine Anzeige aufgeben? Ihr Stiefvater hat ihre Schwester ermordet und hat auch versucht, sie zu töten. Sie möchte lediglich einen Skandal vermeiden. Der Familienname von Miss Stoners Stiefvater, Roylott, hat in den vergangenen Jahrzehnten zwar gelitten, aber einen gewissen Glanz hat er noch immer. Ich denke, die Menschen werden erst in einigen Jahren erfahren, was wirklich vorgefallen ist. Wenn Sie gestatten, würde ich unser Gespräch jetzt gerne auf dieses Thema hier lenken. Auf eine Hinrichtung? Auf einen Fall mit ungelösten Fragen, Watson. Ich habe gestern im Morning Star schon einen Artikel über den Überfall auf die Worthington Bank vor 8 Jahren gefunden. In dem Artikel geht es um die Hinrichtung eines gewissen Cartwright. Das sagt mir nichts. Die 5 Räuber der Worthington Bank hießen Sutton, Biddle, Hayward, Moffat und Cartwright. Vor 2 Jahren spielte sie mir ein Unbekannter in die Hände und die Polizei verhaftete sie. Ich erinnere mich. Wir wissen bis heute nicht, von wem die Information zum Versteck der Räuber stammte und warum sie sie erhielten. Korrekt. Ihr Gedächtnis profitiert offensichtlich von unserer Zusammenarbeit, Watson. Herzlichen Dank auch. Soweit ich durch die Zeitungen mitbekam, verriet Sutton seine Komplizen und kam frühzeitig auf freien Fuß. Biddle, Hayward und Moffat wurden zu langen Gefängnisstrafen verurteilt. Cartwright konnte der Mord am Wachmann Tobin nachgewiesen werden. Wie Sie hier lesen können, kommt er für die Tat in diesen Tagen an den Galgen. Aber abgesehen von unserem geheimnisvollen Informanten, wo sehen Sie in dieser Sache weitere ungelöste Fragen? Erstens, wo ist die Beute aus dem Bankraub? Und zweitens, was ist aus Sutton geworden? Lassen Sie mich in Ruhe. Das Dach ist undicht. Ich bezahle keinen weiteren Penny für diese Bruchbude. Ist das die Wohnung von Dr. Trevelyan? Ich weiß, es ist schwer zu glauben, aber ich wohne hier wirklich. Sind Sie derselbe Dr. Percy Trevelyan, der ein so vorzügliches Examen gemacht hat? Nanu, wer kann das sein? Augenblick, ich öffne ihn. Verdammte Tür klemmt schon wieder. Ja? Guten Morgen, Dr. Trevelyan. Mein Name ist Blessington. Ich würde Ihnen gern ein Angebot unterbreiten. Was immer Sie mir verkaufen wollen, ich kann es mir nicht leisten. Und in einer Stunde fängt meine Schicht an. Ich möchte Ihnen nichts verkaufen, Doktor. Ich möchte in Sie investieren. Wie meinen Sie das? Ich spreche von Ihrer Chance, eine eigene Praxis zu eröffnen. Ich habe nicht mal genug Geld für eine anständige Wohnung. Geben Sie mir 10 Minuten, mein Anliegen vorzutragen. Was Sie danach tun, liegt ganz bei Ihnen. Ich verspreche Ihnen, dass Sie es nicht bereuen werden, Doktor. Also gut, kommen Sie rein. Aber wie schon gesagt, zu holen gibt es bei mir nichts. Bitte verrücken Sie den Eimer nicht. Der Regen tropft durch das Dach. Sie haben aber einen großen Koffer. Was ist denn da drin? Ihre Zukunft, wenn wir uns einigen. Nehmen Sie Platz, Mr. Blessington. Die Auswahl ist aber nicht groß. Ich habe nur zwei Stühle. Sehr gern. Haben Sie nicht kürzlich den Pinkerton-Preis erhalten? Und die große Medaille für eine Abhandlung über Veränderungen im Nervensystem? Sie sind gut informiert. Mit Ihren Fähigkeiten und Kenntnissen müsste Ihnen eine glänzende Laufbahn offenstehen. Warum leben Sie denn in so einer ärmlichen Wohnung? Auszeichnungen für gute Arbeit sind nicht gleichbedeutend mit guter Bezahlung. Ich bin nur Assistent im King's College Hospital. So wie es momentan aussieht, habe ich frühestens in 10 Jahren genug Geld für eine eigene Praxis und anständige Räume gespart. Und was wäre, wenn Sie das schon jetzt tun könnten? Wie sollte das möglich sein? Antworten Sie mir bitte frei und offen. Sie haben genügend Begabung, um Ihr Glück zu machen. Aber besitzen Sie im Umgang mit Patienten auch das nötige Taktgefühl? Ich hoffe, es fehlt mir nicht daran. Haben Sie schlechte Angewohnheiten? Trinken Sie vielleicht? Nein, ich trinke nicht. Was sollen diese Fragen? Tut mir leid, ich muss das fragen. Schließlich geht es um eine Menge Geld. Und das steckt in Ihrem großen Koffer? Was würden Sie dazu sagen, wenn ich Ihnen ermögliche, sich in der Brook Street als Arzt niederzulassen? Warum sollten Sie das tun? Ich betrachte das als Investition in Ihre und meine Zukunft. Ich suche nämlich nach einer Möglichkeit, mein Kapital unterzubringen und möchte es bei Ihnen anlegen. Das erscheint mir sicherer als jede andere Spekulation. Und was verlangen Sie dann von mir? Das will ich Ihnen erklären. Ich miete das Haus, besorge die Einrichtung, bezahle die Dienerschaft und alle Ausgaben des Haushalts. Sie brauchen nichts weiter zu tun, als Ihre Sprechstunde abzuhalten. Auch Taschengeld bekommen Sie von mir und alles Übrige. Dafür händigen Sie mir 3/4 Ihrer Einkünfte aus und behalten den Rest für sich. Das ist äußerst großzügig von Ihnen, Mr. Blessington. Lassen Sie mich bitte in aller Ruhe darüber nachdenken. Natürlich. Und als Geste meines guten Willens übernehme ich für diesen Monat Ihre laufenden Mietkosten. Ich denke, das dürfte reichen. Heilige Mutter, der ganze Koffer ist wirklich voller Geld. Wo haben Sie das her? Los, Hemm im Teller. Und weiter, du Knastrat. Der Nächste. Reich deinen scheiß Teller her, bitte. Echt jetzt? Was ist das für eine Pampe? Sieht aus wie frisch verdaut. Ach, beschwer dich beim Direktor. Es ist noch nicht mal zu erkennen, woraus dieser Mist besteht. Das hier ist ein Gefängnis und kein scheiß Privathotel. Friss das Zeug oder lass es. Ist mir scheiße. Der Nächste. Du wirst dich noch wundern, wie freundlich wir sein können. Los, Stello. Los, weiter. Der Nächste. Hey, Biddle, hier sind wir. Hayward, hab dich schon länger nicht mehr gesehen. Wo warst du? Einzelhaft. Ich kam mit meinem Zellengenossen nicht klar. Und was ist mit deinem Zellengenossen? Krankenhaus. Na, wunderbar. Komm, setz dich zu uns. Unser Superhirn Moffat will was besprechen. Na gut. Bitte deprimiert mich nicht. Das Essen hier ist schon schlimm genug. Ich habe zunächst nur eine Bitte an euch. Hört endlich auf, alle Aufmerksamkeit auf euch zu ziehen. Was hätte ich denn tun sollen, Moffat? Mein Zellengenosse hat geschnarcht. Ich musste ihm das Maul stopfen. Dich zum Beispiel mit ihm vertragen und einen Verbündeten gewinnen. Was nützen mir Verbündete? Wir sitzen im Knast und das noch sehr, sehr lange. Wenn wir es geschickt anstellen, kommen wir hier raus. Aber dazu müsst ihr für die Aufseher erstmal möglichst unsichtbar werden. Jetzt sag nicht, dass du einen Plan hast, Moffat. Ich habe von einem Mitgefangenen erfahren, dass unsere 3 Zellen an der Außenmauer liegen. Im 4. Stock. Und was hilft uns das? Vielleicht habt ihr auch schon bemerkt, dass der Mörtel zwischen den Backsteinen ziemlich alt ist. Wir kratzen ihn raus. Wir haben kein Werkzeug, nicht mal einen Nagel. In der Werkstatt gibt es genug. Das muss uns nur jemand besorgen. Wo sollen wir mit dem Mörtel hin? Der darf nicht in der Zelle liegen bleiben. Wir müssen langsam arbeiten. Dann wird der lose Mörtel beim Putzen einfach weggewischt. Das dauert Jahre. Glaub mir, Hayward. Diese Zeit haben wir. Angenommen, wir kommen durch die Außenmauer. Wenn die Zellen im vierten Stock liegen, sind wir fast 10 Meter über der Straße. Wenn wir sprengen, brechen wir uns alle Knochen. Wenn wir Verbündete finden und die Aufseher nicht mehr auf uns achten, finden wir für alles eine Lösung. Ich freue mich schon auf das Gesicht von Sutton, wenn wir den Verräter endlich in die Finger bekommen. Was soll das sein, Watson? Ein Automobil? Das ist eine Kutsche, die sich aus eigener Kraft und ohne Pferde bewegt. Wozu soll das denn gut sein? Der Vorteil von Pferden ist, dass sie nur Heu brauchen. Wer weiß, was dieses Automobil zur Fortbewegung benötigt. Waschbenzin. Das gibt's in jeder Apotheke. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich ein solches Fortbewegungsmittel durchsetzt. Und ich glaube fest an den Fortschritt. Den technischen und auch den medizinischen. Haben Sie unter Umständen auch von dem faszinierenden Tod dieses bayerischen Königs im vergangenen Sommer gelesen? Ich glaube, es war Ludwig II. Ach, diesen Fall hätte ich liebend gern untersucht. Holmes, Sie sind schon einmalig. Da unternehmen wir nach all dem Regen mal einen herbstlichen Abendspaziergang zur Entspannung. Und Sie denken über Todesfälle nach. Nach meinen Erkenntnissen war dieser König bei den Mächtigen des Landes nicht sonderlich beliebt. Er verprasste ihnen zu viel Geld für den Bau seiner Schlösser. Ich halte es durchaus für denkbar, dass sie ihn ermorden ließen. Ich kenne Sie inzwischen seit mehr als 5 Jahren, Holmes. Wie kann es sein, dass sich ein Mensch sein Verstand ausschließlich mit Informationen zu Verbrechen füllt und für andere wichtige Dinge keinen Platz mehr hat? Was könnte denn noch wichtig sein, Watson? Das ist eine Frage, die nur ein Sherlock Holmes stellen kann. Ich habe noch eine Frage, die vermutlich nur ich stelle. Ist Ihnen bei den Nachrichten der vergangenen Jahre denn irgendetwas aufgefallen? Geht das etwas genauer, Holmes? Ich meine die Erfolgsbilanz der Londoner Polizei. Soweit ich weiß, ist die Polizei recht zufrieden. Im Kampf gegen die Londoner Unterwelt hat sie große Fortschritte gemacht. Ganz genau. Die Erfolgsbilanz unserer Polizei ist geradezu herausragend. Ich finde das seltsam. Ist es nicht erfreulich, wenn die Unterwelt ihre Macht verliert? Ich bin mir nicht sicher, dass die Unterwelt ihre Macht verliert. Ich glaube, die Macht wird nur umverteilt. Ich kann Ihnen nicht folgen, Holmes. Ich vermute, irgendjemand hilft der Polizei. Und je mehr von den Unterweltbossen hinter Gitter sitzen, desto größer wird die Macht der wenigen, die noch in Freiheit sind. Ich glaube, Sie sehen Muster, wo nur der Zufall regiert. Die Polizei hat eben Glück. Gönnen Sie unseren Inspektoren Lestrade und Gregson doch einfach ihren Erfolg. Dafür sind vor ein paar Wochen ja auch wieder ein paar Räuber aus dem Gefängnis geflohen. Ich habe gelesen, dass sie es irgendwie schafften, die Außenmauer zu durchbrechen und sich heimlich abzuseilen. Sehen Sie mal, Watson, wir haben Besuch. Tatsächlich? Da wartet ein Einspänner vor dem Haus. So spät am Abend? Ein Arztwagen, wie ich sehe. Offenbar von einem praktischen Arzt. Er ist kurze Zeit im Beruf, aber er hat schon viel zu tun. Er will sich vermutlich Rat bei uns holen. Ein Glück, dass wir rechtzeitig zurückgekommen sind. Mrs. Hudson hat unseren Besuch schon reingelassen. Oben in der Wohnung brennt Licht. Ausgezeichnet. Wenn uns um 10 Uhr abends jemand aufsucht, muss es dringend sein. Vielleicht ein Fall, der Ihre Gedanken von solch trivialen Dingen wie dem Automobil ablenkt. Und wenn es auch einen Toten gibt, ist Sherlock Holmes wieder ganz in seinem Element. Kommen Sie. Bitte verzeihen Sie mein Eindringen, meine Herren. Guten Abend, Doktor. Ihre Hauswirtin war so freundlich, mich reinzulassen. Sie waren nicht hier und da habe ich... Keine Aufregung, Doktor. Wir haben unten schon Ihren Einspänner gesehen. Und wie ich sehe, mussten Sie ja nicht länger als ein paar Minuten auf uns warten. Sie haben wohl schon mit Ihrer Hauswirtin gesprochen. Nein, ich sehe das an der Kerze auf dem Nebentisch, die erst wenige Minuten brennen kann. Bitte nehmen Sie doch wieder Platz. Danke, sehr freundlich. Erlauben Sie mir zunächst, mich vorzustellen. Ich bin Dr. Percy Trevelyan aus der Brook Street 403. Sind Sie zufällig der Verfasser einer Abhandlung über unsichtbare, krankhafte Veränderungen im Nervensystem? Es kommt so selten vor, dass jemand meine Arbeit erwähnt. Ich glaubte schon, sie wäre ganz verschollen. Mein Verleger spricht äußerst entmutigend über den Absatz. Sind Sie Mediziner? Ich war mal Regimentsarzt. Ich bin Dr. Watson. Medizinischer Berater von Mr. Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, beratender Detektiv. Ich vermute, Sie haben schon von mir gehört. Deswegen bin ich hier. Bei uns in der Brook Street gehen merkwürdige Dinge vor. Die ganze Angelegenheit hat sich heute Abend so sehr zugespitzt, dass ich keine Stunde länger warten wollte. Ich bitte um Ihren Rat und Ihren Beistand. Dann schlage ich vor, wir setzen uns. Ich zünde mir eine Pfeife an und Sie teilen mir so ausführlich wie möglich mit, was Sie beunruhigt. Ja. Es kommen verschiedene Umstände mit ins Spiel. Fast schäme ich mich, davon zu sprechen. Doch ist mir die Sache vollkommen unerklärlich. Und zuletzt hat sie eine so außergewöhnliche Wendung genommen, dass ich Ihnen alles erzählen muss. Beurteilen Sie selber, was wesentlich und was nebensächlich ist. Fangen Sie bitte an, Dr. Trevelyan. Die Professoren an der Londoner Universität hielten große Stücke auf mich. Nach abgelegtem Examen setzte ich meine wissenschaftlichen Untersuchungen fort und erhielt eine Assistentenstelle am King's College Hospital. Meine Beobachtungen der Krankheitserscheinungen der Starrsucht erregten einiges Aufsehen. Mir wurden der Pinkerton-Preis und die große Medaille für meine Abhandlung um die Veränderung im Nervensystem verliehen. Das ist die Abhandlung, von der Dr. Watson gesprochen hat. Es ist keine Übertreibung, wenn ich sage, dass man mir eine glänzende Laufbahn prophezeite. Leider fehlte es mir an Geld. Ein Spezialist, der sich einen Namen machen will, muss sich in einer der vornehmsten Straßen des Cavendish Square niederlassen. Dort sind die Mieten fast unerschwinglich. Dazu kommen noch die Einrichtung einer Praxis, Wagen, Pferde. Und das Geld muss reichen, damit man ein paar Jahre lang nur von den Zinsen leben kann. Da Sie mit einem Arztwagen vorgefahren sind, haben Sie diese Hürde offenbar überwunden. Ein Herr namens Blessington suchte mich vor rund 3 Jahren zu Hause auf. Er kannte meine Arbeit und bot mir an, mich beim Aufbau einer eigenen Praxis finanziell zu unterstützen. Doch wohl nicht ohne Gegenleistung. Nein, wir vereinbarten Folgendes. Er übernahm die Anfangsinvestition und bezahlt zudem die laufenden Kosten. Dafür händige ich ihm 3/4 meiner Einkünfte aus. Kurz und gut, ich bezog unter den genannten Bedingungen das Haus in der Brook Street. Das Unterfangen glückte von Beginn an. Der gute Ruf, den ich schon hatte, und ein paar gelungene Kuren brachten mich rasch vorwärts. Während der letzten 2 Jahre habe ich aus Mr. Blessington einen reichen Mann gemacht. Blessington selbst wohnt im Haus als ständiger Patient und benutzt die 2 besten Zimmer im 1. Stock als Schlaf- und Wohnraum. Da er an Herzschwäche leidet, glaubt er, dass er ständig ärztliche Aufsicht braucht. Blessington ist ein etwas wunderlicher Mensch, der alle Geselligkeit hasst und nur selten ausgeht. Bei seinen täglichen Gewohnheiten gibt es fast keine Regeln. Nur in einer Sache ist er die Pünktlichkeit selbst. Er erscheint jeden Abend um dieselbe Stunde in meinem Sprechzimmer, sieht die Bücher durch, bezahlt mir 5 Schilling und 3 Pence für jeden Guinea und streicht den Rest ein. Das Geld verwahrt er in einem Koffer oben in seinem Zimmer. Was ist passiert? Es begann vor ein paar Wochen. Auf einmal trat Blessington in großer Aufregung bei mir ein. Er erzählte von Strafgefangenen, die ausgebrochen seien. Sofort ließ er an sämtlichen Fenstern und Türen die Schlösser und Riegel untersuchen und verstärken. Ich hielt es für übertrieben, aber er kam 8 Tage lang nicht mehr aus seiner Unruhe heraus. Er schaute fortwährend verstohlen auf die Straße und gab sogar seinen kurzen Spaziergang vor dem Abendessen auf. Er verließ das Haus nicht mehr. Sein Benehmen machte den Eindruck, als schwebe er ständig in Todesangst vor einem Menschen oder irgendeiner Gefahr. Auf meine Fragen antwortete er mit persönlichen Beleidigungen, dass mir die Lust verging, das Thema noch weiter zu berühren. Mit der Zeit verschwand seine Furcht dann wieder. Er hatte fast wieder seine frühere Lebensweise aufgenommen, als ihn ein weiteres Ereignis völlig aus der Bahn warf. Jetzt ist er nur noch ein Häufchen Elend. Dann wird es wohl jetzt interessant. Vor 2 Tagen erhielt ich dieses Schreiben, ohne Adresse und Datum. Mr. Sokolov, ein russischer Edelmann, der gegenwärtig in England wohnt, leidet seit mehreren Jahren an Anfällen von Starrsucht. Er wünscht Dr. Trevelyan, der, wie allgemein bekannt, eine Autorität für dieses Übel ist, um seinen ärztlichen Beistand zu bitten. Morgen Abend wird er sich um 6:45 im Sprechzimmer einfinden und bittet den Herrn Doktor, sich so einzurichten, dass er zu Hause ist. Der Brief war für mich bedeutsam. Das Studium der Starrsucht ist ausgesprochen schwierig, weil sie so selten ist. Als der Patient mit seinem Begleiter eintrat, erwartete ich ihn bereits mit Spannung. Mr. Sokolov, nehme ich an? Sie entschuldigen wohl, dass ich mitgekommen bin, Herr Doktor. Ich heiße Andrei Sokolov und das hier ist mein Bruder Igor. Er ist derjenige, um dessen Gesundheit ich höchst besorgt bin. Dann wünschen Sie vielleicht, bei der Konsultation zugegen zu sein? Um nichts in der Welt. Wenn Igor einen seiner schrecklichen Anfälle bekäme und ich es mit ansehen müsste, ich glaube, das verkrafte ich nicht. Mein eigenes Nervensystem gehört durchaus nicht zu den stärksten. Mit Ihrer Erlaubnis ziehe ich mich ins Wartezimmer zurück, wenn Sie meinen Bruder untersuchen. Aber natürlich. Das Wartezimmer ist gleich nebenan. Einfach in den Treppenflur und die nächste Tür links. Vielen Dank, Doktor. Ich warte drüben auf dich, Igor. Ich danke dir vielmals, Andrei. Ich hoffe, es dauert nicht zu lange. Bitte, treten Sie näher und setzen Sie sich, Mr. Sokolov. Ich hoffe wirklich, Ihnen nicht zur Last zu fallen, Doktor. In dem Brief stand, dass Sie unter Starrsucht leiden. Können Sie mir sagen, wann es zum ersten Mal aufgetreten ist? Leider nicht. Beschreiben Sie mir, was passiert, wenn Sie einen Anfall bekommen. Mir wird zuerst schwindelig und meine Ohren klingen, mein Kopf schmerzt. Ah, ja. Das entspricht vollkommen meinen bisherigen Studien der Katalepsie. Und was passiert dann? Mein Bruder Andrei erzählt mir, dass ich danach völlig starr bin. Ich reagiere auf rein gar nichts mehr. Hatten Sie mal einen Unfall, ein Schädelhirntrauma oder eine Entzündung des Gehirns? Ich erinnere mich an keinen Unfall. Mir ist nur ab und zu schwindel. Mr. Sokolov? Ah, da haben wir ja schon einen Starrsuchtanfall. Mr. Sokolov, ich weiß nicht, ob Sie mich gerade hören, aber ich werde jetzt Ihren Puls messen und überprüfen, ob Sie Fieber haben. Ich werde prüfen, ob sich Ihr Puls verlangsamt hat. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Der Pulsschlag ist eigentlich normal. Ebenfalls die Atmung. Die Glieder lassen sich leicht beugen und verharren dann in ihrer neuen Stellung. Das ist wiederum typisch. Mr. Sokolov, wir werden jetzt etwas versuchen. Aus meinen bisherigen Beobachtungen weiß ich, dass es dem Patienten helfen kann, wenn er Amylnitrit einatmet. Ich habe eine Flasche hinten im Laboratorium. Ich bin sofort wieder da. Ich musste im Labor ein Weilchen nach dem Mittel suchen und kehrte erst nach 5 Minuten zurück. Nun stellen Sie sich mein Erstaunen vor, als ich das Sprechzimmer leer vorfand. Der Kranke war verschwunden. Natürlich stürzte ich gleich ins Wartezimmer. Mr. Sokolovs Bruder war auch fort. Wenig später kam Blessington von seinem Spaziergang zurück, aber ich erwähnte ihm gegenüber nichts von dem Vorfall. Offen gestanden habe ich in letzter Zeit den Umgang mit ihm überhaupt möglichst gemieden. Heute Abend sind die beiden vermeintlichen Russen wieder aufgetaucht, richtig? Sie haben recht, Mr. Holmes. Eigentlich war ich überzeugt, dass ich die Sokolovs nie wieder zu Gesicht bekommen würde. Aber heute Abend erschienen beide zu meiner Überraschung zur gleichen Stunde bei mir im Sprechzimmer. Ich muss Sie sehr um Entschuldigung bitten, Herr Doktor. Ich bin gestern Abend ganz ohne Abschied von Ihnen fortgegangen. Ich war tatsächlich ein wenig verwundert darüber. Sie müssen wissen, dass ich meistens nicht weiß, was während eines Anfalls geschieht. Ich muss wohl während Ihrer Abwesenheit in noch halb bewusstlosem Zustand zum Haus hinaus auf die Straße gegangen sein. Und ich sah Igor an der Tür des Wartezimmers vorbeikommen und dachte, die Konsultation sei zu Ende. Erst nachdem wir zu Hause angekommen waren, wurde mir der wahre Stand der Dinge klar. Nun, es ist ja nichts Ernsthaftes passiert. Sie haben mir nur etwas Kopfzerbrechen bereitet. Bitte begeben Sie sich nun wieder ins Wartezimmer. Dann kann ich die abgebrochene Konsultation mit Ihrem Bruder wieder aufnehmen. Aber selbstverständlich, Doktor. Sie finden mich also nebenan. Ich sprach etwa eine halbe Stunde mit Igor Sokolov über seine Symptome. Danach verschrieb ich ihm eine Arznei und danach verließ er die Praxis mit seinem Bruder Andrei wieder. Alles schien an diesem Abend normal zu sein. Wenig später kam Mr. Blessington von seinem täglichen Spaziergang zurück. Ich hörte, wie er die Treppe hinaufging. Aber dann plötzlich... Verbrecher! Trevelyan! Trevelyan! Eindringlinge! Wer ist oben bei mir im Zimmer gewesen? Kein Mensch, Mr. Blessington. Das ist eine freche Lüge. Oben sind nasse Fußabdrücke auf meinem hellen Teppich. Mr. Blessington, ich war hier unten im Sprechzimmer und habe einen Patienten untersucht. Sonst war niemand hier, außer... Der Bruder des angeblichen Patienten. Zu diesem Schluss kam ich auch. Während ich mich mit Igor Sokolov beschäftigte, muss Andrei Sokolov aus irgendeinem Grund das Wartezimmer verlassen und in Blessingtons Wohnung hinaufgegangen sein. Fehlt denn irgendetwas? Nichts war von der Stelle gerückt oder entwendet worden. Die Abdrücke der Schuhsohlen sind der einzige Beweis, dass wirklich jemand in Blessingtons Zimmer gewesen ist. Blessington regte sich maßlos über den Vorfall auf. Er sank laut schluchzend in seinen Stuhl und brachte kaum einen zusammenhängenden Satz heraus. Auf seinen Wunsch beschloss ich, mir bei Ihnen Rat zu holen, Mr. Holmes. Kommen Sie, Watson. Bei Mr. Blessington in der Brook Street erwartet uns ein interessantes Rätsel. Wir haben es nicht mehr weit, meine Herren. Hü, los, weiter! Die medizinische Ausrüstung von Dr. Trevelyan ist wirklich vom Feinsten. Sehen Sie sich nur diesen Korb mit chirurgischen Instrumenten an, Holmes. Was kostet so ein Arztwagen wie dieser hier mit seiner Ausstattung? Sehr viel mehr, als ich mir leisten könnte. Ein ungewöhnlich großzügiger Mensch, dieser Mr. Blessington. So als wäre es ihm mit dem Startkapital für Dr. Trevelyan wichtig gewesen, große Mengen Bargeld loszuwerden und gegen Sachwerte zu tauschen. Hegen Sie einen bestimmten Verdacht? Wir müssen erfahren, was Blessington so in Furcht versetzt. Dr. Trevelyan erwähnte ausgebrochene Strafgefangene. So etwas kommt leider schon mal vor, aber deswegen leben nicht alle Londoner in Angst. Es muss etwas sein, von dem wir noch nichts wissen. Wir sind da, Gentlemen. Hier ist die Brook Street 403. Brrr. Steigen wir aus, Watson. Schon 10:45. Ich hoffe, Mr. Blessington ist noch wach. Das ist er. Oben in den Fenstern brennt Licht. Folgen Sie mir bitte, Gentlemen. Da geht es rein. Gehen wir rein. Ich bringe Sie hoch zu Mr. Blessington. Einfach die Treppe hoch. Mr. Blessington erwartet uns sicher. Stehen bleiben! Ich habe eine Pistole in der Hand. Sobald ihr näher kommt, schieße ich. Aber Mr. Blessington, ich bin es, Trevelyan. Ich weiß, dass Sie nicht allein sind, Doktor. Wer sind die beiden anderen? Sherlock Holmes und Dr. Watson. Sie wollten unsere Hilfe. Ha, das kann jeder sagen. Zünden Sie die Lampe im Treppenhaus an, damit ich Sie genau sehen kann. Augenblick, Mr. Blessington. Das haben wir gleich. Es tut mir leid, meine Herren. Ich sagte Ihnen ja, dass er Angst hat. Sie können die Lampe gleich brennen lassen. Ich wollte ohnehin die Treppenstufen in Augenschein nehmen. Treten Sie ans untere Ende der Treppe. Aber ganz langsam. Ich hoffe doch, Ihre Befürchtungen zerstreuen zu können, Mr. Blessington. Worin auch immer diese Befürchtungen bestehen mögen. Sie scheinen wirklich Holmes zu sein. Ich habe gehört, dass Sie gerne so einen Inverness-Mantel tragen. Und die Menschen, die Ihnen schaden wollen, vermutlich auch. Dürfen wir uns jetzt frei bewegen oder sollen wir wieder gehen? Ja, Sie können heraufkommen. Ich bedauere, dass ich Sie mit meinen Vorsichtsmaßnahmen belästigen musste. Ich werde meine Untersuchungen gleich hier unten beginnen. Dr. Trevelyan, können Sie sich an die Füße und Schuhe von Andrei Sokolov erinnern? Nicht wirklich. Auf so etwas achte ich gewöhnlich nicht. Andrei Sokolov ist größer als ein Durchschnittsmensch, richtig? Das stimmt. Jetzt, wo Sie es erwähnen? Da es bis zum frühen Abend geregnet hat, waren seine Sohlen nass. Der Teppichbelag auf mehreren Treppenstufen ist schmutzig geworden und hat sich teilweise noch nicht wieder aufgerichtet. Wenn das nicht die Fußabdrücke von Mr. Blessington sind, haben wir hier schon den Beweis, dass Andrei Sokolov, oder wie auch immer er wirklich heißt, heimlich nach oben geschlichen ist. Das können Sie auf den Stufen erkennen? Als stünde es in einem Buch geschrieben. Begeben wir uns nun hoch zu Mr. Blessington. Streifen Sie bitte vorher beide Ihre Schuhe ab und vermeiden Sie es bitte, auf die Flecken zu treten. Guten Abend, Mr. Holmes. Besten Dank für Ihren Besuch. Kein Mensch braucht Ihren Rat wohl so nötig wie ich. Vermutlich hat Ihnen Dr. Trevelyan schon von dem unerhörten Hausfriedensbruch erzählt, der hier passiert ist. Das hat er. Dürfen wir eintreten? Natürlich. Kommen Sie in meine Wohnung. Sehen Sie mal, Holmes. Mr. Blessingtons Pendeluhr ist die gleiche, wie wir sie vor 3 Jahren gekauft haben. Anscheinend derselbe Uhrmacher, Watson. Ich finde diese Schmutzspuren auf dem Teppich aber deutlich interessanter. Ja, diese Spuren hat der niederträchtige Eindringling hinterlassen. Mr. Blessington, wer sind denn diese Männer und was treibt die beiden dazu, ihre Ruhe zu stören? Ja, sehen Sie, das ist eine Frage, die sich nicht so leicht beantworten lässt. Das werden Sie sich wohl selbst sagen können. Soll das etwa heißen, dass Sie es nicht wissen? Ich bin nie ein besonders reicher Mann gewesen, Mr. Holmes. Ich habe in meinem Leben nur eine einzige Kapitalanlage gemacht. Ich habe Dr. Trevelyan geholfen, seine Praxis aufzubauen. Ich habe nun mal kein Vertrauen zu Bankiers und würde mich nie auf so einen Geldmenschen verlassen. Unter uns gesagt, alles, was ich besitze, liegt im Nebenzimmer in einem großen Koffer. Sie können sich daher vorstellen, wie mir zumute ist, wenn unbekannte Leute heimlich in meine Wohnung eindringen. Wenn Sie versuchen, mich zu täuschen, kann ich Ihnen keinen Rat geben. Aber ich habe Ihnen doch alles erzählt. Woher hatten Sie das Geld, um die Einrichtung einer ganzen Praxis bezahlen zu können? Das ist ja wohl nun meine Sache. Wovor haben Sie wirklich Angst? Das sagte ich doch schon. Ich fürchte, dass Diebe mein Vermögen stehlen könnten. Auf Ihr Vermögen haben es diese Männer nicht abgesehen, Mr. Blessington. Der Eindringling hat noch nicht mal das Zimmer durchsucht, geschweige denn irgendetwas mitgenommen. Aber woher soll ich denn wissen, warum diese Männer so handeln? Wenn Sie sich entschieden haben, offen zu sprechen, finden Sie uns in der Baker Street 221b. Guten Abend, Mr. Blessington. Dr. Trevelyan? Kommen Sie, Watson. Wir rufen uns eine Droschke. Hier gibt es für uns nichts mehr zu tun. Sie können doch nicht einfach gehen. Doch, er kann. Und er tut es gerade. Und Sie haben überhaupt keinen Rat für mich? Doch. Ich rate Ihnen, möglichst bald die Wahrheit zu sagen. Es tut mir leid, dass ich Sie so vergeblich bemüht habe, Watson. Im Grunde ist der Fall ja ganz interessant. Ich kann nicht so recht klug daraus werden. Es liegt doch auf der Hand, dass zwei Männer, vielleicht auch mehr, Mr. Blessington zu Leibe rücken wollen. Der Mann hat nicht Angst um sein Vermögen, sondern um sein Leben. Sie glauben, Blessington schwebt in Lebensgefahr und wir verlassen ihn einfach? Ich kann ihm nicht helfen, wenn er uns Informationen vorenthält. Aber dann sollten wir wenigstens die Polizei verständigen. Das würde zu keinem Ergebnis führen. Blessington wird nur zur Vernunft kommen, wenn er Angst hat. Und die Anwesenheit von Polizei führt dazu, dass er sich sicher fühlt. Holmes, Sie servieren Blessington den Einbrechern auf dem Silbertablett. Nein, das tut Blessington selbst. Ich bin aber überzeugt, dass ihn seine Angst früher oder später zu uns führt. Ich tippe auf früher. Ich bekomme jedes Mal Herzrasen, wenn Sie solche Risiken eingehen. Es ist ein kalkuliertes Risiko, Watson. Dann verraten Sie mir wenigstens, was Sie vermuten. Ich bin überzeugt, dass dieser Andrei Sokolov sowohl beim ersten als auch beim zweiten Besuch in Blessingtons Wohnung war. Sein Bruder Igor, wenn er wirklich sein Bruder ist und wenn er wirklich so heißt, lenkte währenddessen die Aufmerksamkeit von Dr. Trevelyan ab. Aber die Starrsucht? Ein geschickter Betrug. Ich habe es nur nicht gewagt, das vor einem Spezialisten wie Dr. Trevelyan auszusprechen. So viel Taktgefühl habe ich Ihnen gar nicht zugetraut. Die Starrsucht lässt sich leicht vortäuschen. Ich habe es selbst schon getan. Und was weiter? Durch Zufall ergab es sich, dass Andrei Sokolov Mr. Blessington beide Male nicht antraf. Die beiden angeblichen Russen wählten für ihren Besuch die Abendstunde, damit kein weiterer Patient mehr im Wartezimmer ist. Dass dies gerade mit Blessingtons täglichem Spaziergang zusammentraf, wussten sie nicht. Sie sind mit seinen Gewohnheiten wohl wenig vertraut. Und wäre es ihnen nur um Beute gegangen, hätten sie wenigstens den Versuch gemacht, sein Geld zu finden. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit. Es ist zwar im höchsten Grade unwahrscheinlich, aber es wäre doch auch denkbar, dass Dr. Trevelyan die Geschichte mit den Russen nur erfunden hat und selber in Blessingtons Wohnung war. Ein interessanter Gedanke, Watson. Allerdings stimmen die Abdrücke auf der Treppe und auf dem Teppich nicht annähernd mit Trevelyans Schuhen überein. Davon abgesehen hätte er keinen Schmutz hinterlassen, weil er sich ja üblicherweise in seinem Sprechzimmer aufhält und dort ist der Boden sauber. Nein, Watson, ich sah es Blessington im Gesicht an, dass er Angst um seine Haut hat. Und er kann sich unmöglich solche Feinde gemacht haben, ohne dass er weiß, warum sie ihm nach dem Leben trachten. Ich bin überzeugt, dass er morgen mitteilsamer sein wird. Ein Glück, Holmes ist wieder da. Dem werde ich was erzählen, mich einfach so alleine zu lassen. Zu dumm nur, dass Trevelyan schon schläft. Ich hasse es, so spät die Wohnung zu verlassen. Ja, ja, ich komme ja schon. Sicher ist sicher. Treten Sie von der Tür zurück und machen Sie keine hastigen Bewegungen. Ich bin bewaffnet. Pistole! Packt ihn! Nein! Nein, bitte! Lasst mich! Kennst du uns noch? Hayward, Biddle, Moffat! Nein, das... Wie habt ihr mich gefunden? Den Tipp haben wir von einer jungen Frau bekommen. Wer soll das sein? Ich weiß nicht, von wem ihr redet. Sie hat sich uns nicht vorgestellt und wir haben nicht gefragt. Entscheidend ist, dass wir jetzt hier sind. Was wollt ihr von mir? Kommst du immer mit Pistole an die Haustür? Musst ja mächtig Schiss haben, wenn du bewaffnet im Haus rumläufst. Willst du uns nicht hochbitten, Mr. Blessington? Warum sind wir schon so früh auf? Weil ich jeden Augenblick Dr. Trevelyan oder Mr. Blessington persönlich erwarte. Die vergangene Nacht dürfte unserem Mr. Blessington reichlich Zeit zum Nachdenken beschert haben. Ich freue mich darauf, den Fall abzuschließen. Wollen wir nicht Feuer im Kamin machen? Es ist reichlich frisch heute Morgen. Das lohnt sich nicht, denn es wird bald läuten. Es ist 7.30 Uhr. Mr. Blessington hat sich mehr Zeit gelassen, als ich dachte. Dr. Trevelyan, Sie sind aber schon früh auf. Ich muss ganz dringend zu Mr. Holmes. Es ist was Schreckliches passiert. Die Herren sind schon wach. Gehen Sie direkt rauf. Ja, danke. Was kann da geschehen sein? Wir werden es gleich erfahren. Treten Sie ein, Dr. Trevelyan. Mr. Blessington hat Sie geschickt, nehme ich an. Um Gottes Willen, kommen Sie bitte schnell mit. Was ist denn los? Mr. Blessington hat sich umgebracht. Tatsächlich? Er hat sich heute Nacht erhängt. Die Polizei ist schon in der Wohnung. Ich habe Sie davor gewarnt, dass so etwas mal passieren könnte. Sie ordnen die Sicherheit von Menschen der Lösung ihrer verdammten Kriminalfälle unter. Manchmal ist es nötig, ein gewisses Risiko einzugehen, um ans Ziel zu kommen. Aber wenn Sie eine Situation falsch einschätzen, ist das fatal. Mr. Blessington ist tot. Ich habe die Situation nicht falsch eingeschätzt. Sie hat sich nur schneller zugespitzt als erwartet. Blessington hat sich umgebracht. Offensichtlich war seine Psyche in einem viel schlimmeren Zustand, als Sie dachten. Für mich sieht es danach aus, als hätten Sie die Situation verdammt falsch eingeschätzt. Ein Mensch, der Angst um sein Leben hat, erhängt sich nicht so plötzlich. Da muss etwas anderes passiert sein. Am Ergebnis ändert das nichts. Ich bin allerdings überrascht, dass ich Mr. Blessington überrumpeln ließ. Er schien mir sehr vorsichtig zu sein. Guten Morgen, Inspektor Lestrade. Ich habe damit gerechnet, Sie in Mr. Blessingtons Wohnung anzutreffen. Mr. Holmes und Dr. Watson, warum überrascht es mich nicht, Sie hier zu sehen? Mr. Blessington hat uns gestern Abend konsultiert. Dann gehören Sie wohl zu jenen Menschen, die ihn zuletzt lebend gesehen haben? Die letzten, die ihn gesehen haben, waren vermutlich seine Mörder. Welche Mörder? Es deutet alles auf Selbstmord hin. Ich bin davon überzeugt, Indizien für einen Mord zu finden. Vorausgesetzt, Sie haben in dieser Wohnung noch nichts verändert, Inspektor. Wirklich sehr diplomatisch, Holmes. Genau wie Sie verstehe ich mein Handwerk, Holmes. Ich übe meinen Beruf nicht erst seit gestern aus. Bitte lassen Sie Mr. Holmes sein Glück versuchen, Inspektor. Ich vertraue ihm. Also gut. Wie Sie es wünschen, Dr. Trevelyan. Womit kann ich Ihnen dienlich sein, Mr. Holmes? Führen Sie uns bitte zu Mr. Blessingtons Leichnam. Er hat sich im Schlafraum erhängt, nebenan. Dann sehen wir uns den Raum an. Kommen Sie mit. Wer hat ihn eigentlich gefunden, Dr. Trevelyan? Eine junge Frau. Scheinbar hatte Mr. Blessington sie als Haushilfe angestellt. Scheinbar? Das heißt, Sie kennen sie nicht? Ich sah sie heute früh zum ersten Mal. Sie kam mir ganz aufgelöst mit ihrem Wäschesack entgegen und rannte dann weg. Ist sie inzwischen wieder aufgetaucht, Inspektor? Leider nicht. Das arme Ding steht sicher völlig unter Schock. Höchst eigenartig. Gehen wir rein. Hier hängt das Opfer, meine Herren. Mein Gott. Kein schöner Anblick. Ich verstehe Ihre Faszination für derartige Grausamkeiten nicht, Holmes. Dem Zustand der Leiche nach liegt der Todeszeitpunkt schon länger zurück. Was denken Sie, Watson? Der Hals ist stark in die Länge gezogen. Der Körper ist aufgeschwemmt. Das ist mindestens 6 Stunden her. Dann passierte es ein paar Stunden, nachdem wir ihn verlassen hatten. Er trägt noch seinen Anzug, das heißt, er war noch nicht zu Bett gegangen. Ist Ihnen irgendetwas Besonderes in diesem Zimmer aufgefallen, Inspektor? Auf dem Waschtisch liegen ein Schraubenzieher und mehrere Schrauben. Auch muss Blessington in der Nacht viel geraucht haben. Ich habe 4 Zigarettenstummel im Kamin gefunden. Ich hoffe, Sie haben die Stummel noch, Lestrade. Ich habe sie in einem Briefumschlag verwahrt. Ich weiß, was ich tue. Bitte zeigen Sie mir die Stummel, Inspektor. Bitte sehr. Das ist eine Havanna. Mr. Blessington rauchte diese Sorte mit Leidenschaft. Die anderen 3 Zigarren gehören zu der eigentümlichen Sorte, die die Holländer aus Ostindien bei uns einführen. Sie sind im Verhältnis zur Länge ungewöhnlich dünn und meist in Stroh gewickelt. Ich sehe mir die Enden mal unter der Lupe an. Mr. Blessington hätte niemals solche billigen Zigarren geraucht. Wollen doch mal sehen. Die Zigarren wurden von verschiedenen Menschen geraucht. Die Havanna hat man durch die Spitze geraucht, die anderen ohne. Die Havanna wurde mit einem etwas stumpfen Messer abgeschnitten, die anderen Zigarren mit den Zähnen abgebissen. Das ist der Beweis, dass sich mehrere Menschen in diesem Raum aufgehalten haben. Wie vermutet, war dies kein Selbstmord, Lestrade. Mr. Blessington wurde nach einem wohlüberlegten Plan von mehreren Personen hingerichtet. Hier haben Sie den Umschlag zurück. Aber warum sollten Sie ihn dann aufhängen? Will man jemanden töten, ist das auf diese Art unglaublich umständlich. Ich vermute, dass hier eine Art Tribunal abgehalten wurde. Die gerauchten Zigarren deuten darauf hin, dass sich neben Blessington 3 Männer für längere Zeit in diesem Raum aufhielten. Dabei wurde über Blessington gerichtet. Der Strick, an dem das Opfer hängt, sieht aus, als hätte man ihn irgendwo abgeschnitten. Es könnte das Stück eines Seils sein, das Mr. Blessington stets unter seinem Bett aufbewahrte. Ich sehe nach. Tatsächlich, hier liegt ein zusammengerolltes Seil, von dem ein Stück abgeschnitten wurde. Welchen Zweck hatte das Seil denn, Dr. Trevelyan? Mr. Blessington hatte stets Angst vor Feuer. Das sollte ein Rettungsseil sein für den Fall, dass es im Treppenhaus brennt. Das Seil hat den Tätern viel Mühe erspart. Auch wenn ich Sie zuweilen als sehr anmaßend empfinde, Holmes, besitzen Sie einen herausragenden Instinkt für Tatabläufe. Was vermuten Sie? Über die Reihenfolge der Ereignisse kann doch wohl kein Zweifel herrschen. Holmes, klären Sie uns einfach auf. 3 Leute waren an dem Verbrechen beteiligt. Es waren die 2 angeblichen Russen, von denen uns Dr. Trevelyan gestern erzählt hat, und ein Dritter, über den ich noch im Dunkeln bin. Die ersten beiden spielten die Brüder Andrei und Igor Sokolov. Dr. Trevelyan wäre also imstande, sie genau zu beschreiben. Aus irgendeinem Grund öffnete ihnen Mr. Blessington die Tür und sie überwältigten ihn. Nachdem sie ihrer Beute sicher waren, hielten sie in diesem Schlafraum eine Art Beratung. Während der Beratung rauchten die 3 Eindringlinge ihre Zigarren. Einer von ihnen strich seine Zigarrenasche an der Kommode ab, ein zweiter ging im Zimmer auf und ab. Vielleicht der bisher unbekannte dritte Täter. Blessington saß wohl aufrecht im Bett, aber das lässt sich nicht mit Gewissheit sagen. Und warum ließen die Männer auch Blessington rauchen? Das taten sie wahrscheinlich erst nach der Beratung als eine Art letzte Geste vor der Hinrichtung. Die letzte Zigarre? Das ist ja entsetzlich. Die Sache endete damit, dass sie Blessington packten und aufhängten. Es war alles genau überlegt und vorbereitet. Ich glaube, dass sie eine Art Kolben und eine kleine Winde oder Rolle mitgebracht hatten. Sie sollte als Galgen dienen und mit Schrauben an der Wand befestigt werden. Aber dann sahen sie den Haken, an dem sonst eine Lampe hängt, und sie sparten sich den Aufwand. Als ihr Werk getan war, machten sie sich aus dem Staub. Den Schraubenzieher und die Schrauben, mit denen sie die Winde befestigen wollten, ließen sie zurück. Und zum Glück auch Mr. Blessingtons Vermögen. Der Koffer ist noch immer hier. Holmes? Sie wirken mit einem Mal so angespannt. Mir kommt gerade in den Sinn, dass wir möglicherweise noch einen weiteren Mitspieler haben. Oder besser gesagt, eine Mitspielerin. Sie meinen die junge Haushaltshilfe, die Blessingtons Leiche gefunden hat? Dr. Trevelyan kennt sie nicht. Einmal angenommen, sie ist keine Haushaltshilfe. Was wollte sie dann heute Morgen hier? Sie glauben doch nicht etwa... Wir müssen uns davon überzeugen, dass der Inhalt des Koffers tatsächlich noch da ist. Holen Sie den Koffer bitte her, Dr. Trevelyan. Natürlich. Ich finde es komisch, dass der Koffer so offen herumsteht. Er steht normalerweise im Schrank. Der Koffer ist viel zu leicht. Verdammt, dann haben wir wohl auch noch einen Raub. Legen Sie den Koffer auf das Bett. Der Koffer ist wirklich sehr leicht. Ich habe fast Angst davor. Sehen wir der Wahrheit ins Auge. Machen Sie den Koffer auf. Der Koffer ist leer. Es ist alles weg. Alles, bis auf ein Blatt Papier. Was könnte das sein? Ich muss sehen, was das ist. Halt! Niemand rührt das Blatt an. Was soll das, Holmes? Blessingtons Vermögen ist weg. Wir müssen wissen, was das für ein Blatt ist. Ganz genau. Und es ist eine wichtige Spur. Daher sollten wir es mit äußerster Vorsicht behandeln. Was sehen Sie, Watson? Einen leeren Koffer, in dem ein Blatt Papier liegt. Sehen Sie genauer hin. Aber bewegen Sie das Papier nicht. Das Blatt liegt sehr glatt im Koffer. Auf der uns abgewandten Seite ist etwas an dem Blatt befestigt. Ich glaube mit Heftklammern. Von der uns abgewandten Seite haben sich mehrere regelmäßige Buchstaben durchgedrückt. Die uns zugewandte Seite ist dadurch uneben. In der Tat. Das Blatt wurde mit einer Schreibmaschine beschrieben. Können wir das Blatt jetzt herausnehmen? Noch nicht. Ich muss es erst noch einer kurzen sensorischen Untersuchung unterziehen, bevor wir es anfassen dürfen. Wie wollen Sie das Blatt untersuchen, ohne es anzufassen? Ich werde vorsichtig daran riechen. Das sieht man auch nicht alle Tage. Ein Mann, der seine Nase tief in einen leeren Koffer steckt. Und? Was riechen Sie, Holmes? Schwer zu sagen. Eventuell trägt das Blatt den Hauch eines femininen Bouquets. Auf jeden Fall passt der Geruch nicht zum leicht muffigen Inneren des Koffers. Und was soll das bedeuten? Das Blatt kam hinein, nachdem eine weibliche Person, ich tippe auf die unbekannte Haushaltshilfe, den Koffer geleert hatte. Sehen wir uns jetzt die andere Seite des Blatts an. Ich werde das Blatt vorsichtig an der Spitze nehmen. Das Blatt ist überraschend schwer. Hier hängt etwas dran. Mit Heftklammern sind drei Fotografien mit Gesichtern an dem Blatt befestigt. Das sind sie! Diese beiden Männer sind Andrei und Igor Sokolov. Nur den dritten kenne ich nicht. Mit Schreibmaschine wurden andere Namen unter diese beiden Bilder geschrieben. Demnach heißt Andrei Sokolov in Wirklichkeit Biddle. Igor Sokolovs Name lautet Moffat. Und der dritte Mann, Hayward. Heiliges Kanonenrohr! Das sind die drei Räuber der Worthington Bank, die vor ein paar Wochen aus dem Gefängnis ausgebrochen sind. Was haben die denn mit Blessington zu tun? Sie wollten sich an ihrem Kumpan rächen, der gegen sie aussagte und freigelassen wurde. Was? Ja, jetzt fügt sich alles zusammen. Und ich weiß auch, woher unser Mr. Blessington sein Vermögen hatte, mit dem er Dr. Trevelyan zu seiner Praxis verholfen hat. Es war die Beute aus dem Raub auf die Worthington Bank. Die Räuber müssen es tatsächlich jahrelang aufbewahrt haben. Und als sie vor 5 Jahren verhaftet wurden, kam einer von ihnen bald wieder auf freien Fuß und holte sich das Geld, um ein neues Leben anzufangen. Mr. Blessington arbeitete mit Bankräubern zusammen? Nein, Mr. Blessington war einer der Bankräuber. Inspektor Lestrade, lassen Sie sich von Ihrem Kollegen Gregson Bilder der Räuber zeigen. Ich bin davon überzeugt, dass es sich bei unserem Mr. Blessington in Wirklichkeit um keinen anderen als den freigelassenen Räuber Sutton handelt. Ich werde das überprüfen, Holmes. Und ich werde in jedem Fall die Suche nach den ausgebrochenen Räubern Biddle, Moffat und Hayward vorantreiben. Jetzt sind Sie nicht nur Bankräuber, sondern auch Mörder. Wir müssen sie schnappen. Und ich wende meine Aufmerksamkeit der Frage zu, wer uns dieses beschriebene Blatt Papier und die Fotografien hinterlassen hat. Äußerten Sie nicht den Verdacht, dass es die Haushaltshilfe gewesen sein könnte? Sie hat das Blatt in den Koffer gelegt. Die Nachricht, davon bin ich überzeugt, stammt aber von jemandem, für den sie arbeitet. Wer könnte das sein, Holmes? Für mich ist das zunächst mal zweitrangig. Mr. Unbekannt hilft uns, Räuber und Mörder dingfest zu machen. Das reicht mir vorerst. Mir nicht, Inspektor. Denn mit dem Inhalt von Blessingtons oder Suttons Koffer hat Mr. Unbekannt jetzt ein beträchtliches Vermögen an sich gebracht. Und meine Erfahrung sagt mir, dass er damit etwas plant, was uns garantiert nicht gefallen wird. Ich bin reich. Ich habe es geschafft. Jetzt kann ich endlich hier weg. Hallo, Kutscher! Bitte halten Sie an! Anhalten! Ich brauche eine Kutsche! Na Gott sei Dank! Bitte nehmen Sie mich mit! Dafür ist diese Kutsche ja da! Und Sie scheinen es eilig zu haben! Wo soll es denn hingehen, Miss? Zum nächstgelegenen Bahnhof! Das lässt sich machen! Steigen Sie ein! Welchen Zug wollen Sie denn erreichen? Ganz egal, nur raus aus London. Soll ich Ihren Sack aufs Dach schnallen? Auf keinen Fall, dieser Sack ist meine Zukunft. Sie müssen sich den Platz aber mit einem weiteren Fahrgast teilen.